Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wunderbar. Dann begrüße ich recht herzlich zur 27. Sitzung des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland. Heute am 25. August. Wir fangen mit etwas Verspätung an um 20.39 Uhr. Mein Name ist Vako, ich mache heute die Sitzungsleitung und der liebe Elder macht das Protokoll. Vielen Dank schon mal dafür. So, anwesend haben wir den Wilk, die Vako, Isan und Tatjana. Damit sind wir beschlussfähig und wir müssen heute zwei Protokolle abnehmen, weil wir beim letzten Mal nicht beschlussfähig waren. Das heißt, wir haben erstmal das Protokoll vom 28. Juli. Gibt es hier Gegenstimmen oder Einwände? Nein. Enthaltung. Okay, Tatjana, Enthaltung, dreimal dafür, das ist bitte was? Angenommen, ja, bitte? Ja. Ja. Gut, und dann haben wir das Protokoll vom letzten Mal, vom 11.8. Gibt es hier Einwände oder Anmerkungen? Auch Enthaltung bei mir. Keine Einwände. Gut, dann haben wir hier auch eine Enthaltung und dreimal dafür und angenommen. Und kommen schon zu den Berichten und da haben wir als erstes den Wilk. Warte, ich muss mein Getränk noch zurechtstellen. So, also, die letzten 14 Tage waren relativ ruhig, weil RT nicht so läuft, wie es laufen soll. Auf der anderen Seite hatten wir in Bielefeld den Kreisparteitag. Da war ich Freitag zuvor und habe den Schlüssel abgeholt in diesem Location, die ich eigentlich vorher so noch gar nicht kannte. Sehr schön. Und am Samstag hatten wir die Sitzung für Lippe und für Bielefeld. Und von Lippe ist leider keiner gekommen. Das müssen wir dann nochmal am LPT regeln. Aber Bielefeld war zahlreich, aber halt nicht so zahlreich, dass die Veranstaltung durchgeführt werden konnte. Somit haben wir sie vertagt auf den September. Sehr schön, hat mir sehr gut gefallen, war alles wunderbar, außer es war wieder zu warm. Das war eine der Sachen, die wir gemacht haben. Und die zweite große Aktion war das Auflösen unseres P-Shops. Also ist ja sehr viel Wahlkampfmaterial auch gebrandet. Und da hatte ich jetzt zwei Termine mit der Druckerei und bin gerade dabei, auch intensiv mit Niedersachsen gesprochen, ob sie die Sachen, die nicht gebrandet sind, halt gut gebrauchen können. Und da bin ich halt auch täglich im Kontakt. Und da werde ich jetzt das Lager übernehmen und de facto das hier erstmal zwischenlagern bei mir, die Sachen, die wir noch haben. Und die sollen dann irgendwann auch komplett in Essen dann landen. Also das, was wirklich halt nicht woanders gebraucht wird. Das war jetzt diese Woche relativ viel an Arbeit. Das war's. Danke dir, Wilk. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr gerne schon mal in den Sprechenraum kommen. Machen wir dann am Ende unserer gesamten Berichte. Als nächstes wäre ich dann dran. Wir hatten eine kleine ÖA-Sitzung. Ich habe mich ein bisschen den Landesaccount auf Twitter unterstützt. Dann habe ich mich um die Raumbuchung und die Wiki-Seite für den zweiten Kreisparteitag in Bielefeld gekümmert. Habe die Protokolle ins Wiki geschmissen vom 14.8. Lippe und Bielefeld. Ja, und ansonsten bin ich sehr ausgebremst in der Schatzmeisterei, weil unser Request-Tracker, unser Helpdesk nicht funktioniert und wir keine E-Mails bekommen, was dann auch so langsam problematisch wird, da uns Monatsende, Monatsanfang einige Rechnungen zugestellt werden sollten, die dann nicht zugestellt werden können. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Der Martin weiß Bescheid. Aber wir hoffen ja inständig, dass der Request-Tracker ja, wieder läuft, bis es wirklich problematisch wird. Das war's von mir. So, ja, der Fabian schafft es nicht von der Gamescom. Bali und Daniel sind auch entschuldigt. Dann wäre Tatjana dran. Ja, ich war wie der Wilk auch beim Parteitag von Lippe und Bielefeld am 14.8. in Bielefeld. Habe Tickets abgearbeitet, also das Redmine ist, also da wartet jetzt wieder einiges auf mich, aber ab soweit ging einiges weggekriegt und habe mich um die Einladung zum erneuten Café Bielefeld gekümmert. Danke, Tatjana und Isan. Dankeschön. Ja, bei mir steht nicht viel. Ich war bei der AGÖA-Sitzung, habe AGÖA-Arbeit gemacht, wie Social Media und so weiter. Bedanke mich auch bei Marco und Fabian fürs ein bisschen Urlaubsvertretung machen. Das hat mir sehr gut getan. Mehr habe ich aber für NRW momentan nicht tun können, weil halt auch der Request-Tracker ausgefallen ist und da sonst meine anderen Arbeiten für, also als Beisitzerin, nicht machbar waren. Ich habe natürlich noch viel anderes für Piraten gemacht, aber das gehört ja hier nicht rein, weil hier ist ja Tätigkeit für NRW-Vorstände und deswegen bin ich jetzt still. Danke, Isan. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir die Berichte Statistik. Ich habe die neuen Kontostände bekommen von Martin. Auf der Mitgliederseite gibt es noch nichts Neues, Tatjana. Gibt es schon, aber habe ich noch nicht gepackt. Mache ich zum nächsten Vorstandssitzung. Ah, okay, gut. Dann lese ich eben kurz die Kontostände vor. In der Barkasse haben wir 163,10 €. GLS-Girokonto und GLS-Zertragskonto sind unverändert seit dem 15. Juni. Dann haben wir die Stadtsparkasse Mülheim, das Girokonto mit 11.753,53 €. Das Girokonto der Sparkasse in Düsseldorf 75.228,07 € und das Renditenkonto, das auch eigentlich immer unverändert ist, 188.222,75 €. Dann hatte ich auch den Martin gebeten, uns nochmal die neuen VKV-Kontostände durchzugeben. Die findet ihr auch im Protokoll. Ja, was ihr da sehen könnt, die Auflösung der Kontostände der inaktiven Kreise seit 2017, das hat der Martin gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier einige Kreisverbände, die nur noch das Geld haben, was ihnen 2022 zusteht. Das waren, glaube ich, ungefähr 17 VKVs, wo wir die Konten aufgelöst haben. Ansonsten die anderen sind unverändert, weil momentan gibt es ja auch keine Finanzanträge oder Ausgaben aus den Kommunen und Regionen. Ich sehe niemanden im Sprechenraum, ich sehe keine Wortmeldung. Ich mache mal weiter mit den Terminen. Seit Mittwoch und noch bis zum 28. August haben wir die Gamescom. Da ist unter anderem Lero Eichwald, der Sven, der politische Geschäftsführer im Bund. Dann sind da noch zwei Menschen aus Schleswig-Holstein. Und der Miete ist, glaube ich, noch aus NRW mit dabei. Ja, genau. Ja, und die machen nun eigentlich relativ viel Social Media mit schon im Vorfeld erstellten Social Media Pics und vielen Fotos. Dann haben wir am 26. bis 28. August die Kanafe in Düsseldorf, diesmal ohne Piratenbeteiligung. Am 28.8. gibt es eine KMV im Rhein-Erft-Kreis. Da haben wir eine Einladung bekommen, das war noch ohne Uhrzeiten. Ich gehe mal davon aus, dass die Einladungen mittlerweile verschickt sind, aber wir wissen es ja nicht, weil wir keine E-Mails bekommen. Am 3.9. ist dann der vorhin schon angesprochene zweite Kreisparteitag in Bielefeld, gleiche Location. Am 10.9. haben wir einen Kreisparteitag in Witten und am 17. September die Marina NRW im soziokulturellen Zentrum in Horem. Dazu gibt es auch eine Wiki-Seite, die ist auch im Protokoll verlinkt. Haben wir sonst noch Termine? Haben wir was vergessen? Nö. Gut, alle Termine sind auch auf unserer Webseite unter Landesverband/Termine zu finden. Und wir wären dann schon bei den Anträgen. Gut, dann haben wir hier einen Antrag ohne Nummer. Die müssen wir dann mal irgendwann nachtragen, wenn der Request-Blocker wieder geht. Auflösung des KV Lippe. Der Antrag ist von mir, von gestern. Hiermit beantrage ich die Auflösung des KV Lippe. Wilk hat ja gerade schon erzählt, wir hatten zur Mitgliederversammlung eingeladen. Der letzte Vorstand wurde 2017 gewählt. 2020 wurde nochmal ein Versuch gemacht. Der ist an Corona gescheitert. Der Kreisverband ist inaktiv, auch ein bisschen schwierig mit dem Rechenschaftsbericht für dieses Jahr. Und deswegen lösen wir den per Vorstandsbeschluss auf. Und das Ganze muss dann nochmal auf einem Landesparteitag von der Mitgliederversammlung bestätigt werden. Gibt es Fragen oder Anmerkungen dazu? Der Herr Beckmann ist im Sprechenraum. Ja, guten Abend. Wenn man doch den Kreisverband auflösen kann, wegen Inaktivität durch Vorstandsbeschluss und durch LV, kann man da nicht auch irgendwie Betriebsbruch machen, wenn wir da nicht weiterkommen? Ja, wir müssen da noch einmal versuchen, so wie wir das ja mit Lippe auch gemacht haben, zu einer Mitgliederversammlung einzuberufen als Landesvorstand. Und wenn dann kein neuer Vorstand gewählt werden kann aus diversen Gründen, dann können wir das tun. Vorher machen wir das nicht einfach so. Ich warte erstmal, was der Kollege Wilk erreicht, die Kontaktaufnahme zum Kreisvorsitzenden. Und wenn nicht, werden wir im September nochmal drüber reden. Geht das so? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit der Wilk gekommen ist bei der Kontaktaufnahme. Ich auch nicht. Nicht sehr weit. Gut, dann können wir denn, wenn da auch da was gemacht werden kann, dann sollten wir doch den Weg jetzt gehen und das so machen. Andere Idee habe ich nicht. Ich kann ja nochmal mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden reden, nochmal gucken, was der sagt, und dann werde ich mich mit euch nochmal in Verbindung setzen. Machen wir das so? Das wäre super, ja. Und wenn wir dann eine Mitgliederversammlung machen, wäre es natürlich toll, wenn ihr vor Ort eine Möglichkeit habt oder wisst, einen Raum buchen könnt. Warum ist kein Problem? Das haben wir schon geklärt. Okay, gut. Und dann sucht ihr euch ein Datum aus. Satzungsgemäß weiß ich nicht, was ihr für Einladungsfristen habt, aber gebt uns da immer noch ein paar Tage für Zeit, die Einladungen zu schreiben und rauszuschicken. Wir können das ja so machen, dass wir das alles irgendwie Ende September machen. Ist ja kein. Okay. Machen wir das so, ich telefoniere mit dem Stellvertreter und dann gucken wir, was wir machen, ne? Weil ich hab nur noch die Telefonnummer, andere habe ich nicht mehr. Gut, am besten würde ich sagen, dass du dann den Wilk kontaktierst. Also eigentlich wäre es am besten, an Vorstand der zu schreiben, aber wissen wir nicht. Nee. Ja, bitte mich privat auf meinem Handy kontaktieren. Kann mal eben mal auf. Kannst du mir mal deine Telefonnummer rüberreichen? Ja, bitte alle zum Mitschreiben. 0177 29 10 253. Alles klar, Reinhard? Ja. Gut, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Dann nochmal zurück zu Lippe. Ich frage das jetzt mal ab. Tatjana? Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Dafür. Lisann? Dafür. Wunderbar. Damit haben wir den Antrag angenommen. Weitere Anträge sehe ich nicht im Pad. Dann kommen wir zu den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir einen zu Reisekosten Gamescom vom Fabian vom 23.8. Hiermit beantrage ich 750 € für Reisekosten für die Gamescom in Köln. Weitere 750 werden von Schleswig-Holstein beigesteuert. Niedersachsen geht voraussichtlich auch mit 500 € ins Rennen. Dann würde sich das für uns auch reduzieren auf 250 €. Diesen Antrag haben wir angenommen. Meine Bemerkung dazu war, dass wir natürlich ganz normale Reisekostenabrechnungen dazu brauchen. Gut, weitere Umlaufbeschlüsse hatten wir nicht. Aktuelles aus den Kommunen NRW. Mag jemand was erzählen, in den Sprechenraum kommen? Gibt es von meinen Vorstandskolleginnen was Neues? Ja. Ich wollte eigentlich noch einen Antrag stellen, aber das habe ich heute nicht mehr geschafft. Ich werde das aus eigener Tasche bezahlen. Unsere Kondome werde ich an die ganz vielen jungen AfD-Menschen, die am Wochenende Bad Driburg fluten, mit einigen Kolleginnen und Kollegen verteilen, damit diese netten Damen und Herren sich nicht weiter vermehren können. Also, finde ich eine gute Idee. Du kannst aber gerne auch den Antrag noch stellen. Bis zum Wochenende können wir es auch noch im Umlauf beschließen. Ja, genau. Also wir haben noch reichlich Kondome und da war die Idee von der Seebrücke mit Ulrike Beutgen und mir. Also wir haben hier eine Kooperation zwischen Holzminden und Höxter, was über die Grenze, Landesgrenze geht, also Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Das läuft sehr, sehr gut. Und die AfD macht eine Demonstration gegen die Flüchtlingsunterkunft hier vor Ort. Also ein klassisches altes Thema, was wieder hochgekocht wurde. Und wir werden da an alle Beteiligten und ZuhörerInnen, die dort sind, am Samstag um 12.15 Uhr sein werden und gespannt lauschen werden, wenn wieder kommt der Ausspruch, Schwarz-Rot-Gold ist bunt genug, so heißt die Aussage, dann werden wir die Kondome verteilen. Sag doch mal, wann ist die Demo und Gegendemo? Also Demo wurde von den Piraten, von mir, angemeldet um 12.15 Uhr am Samstag, jetzt Samstag, den 28. haben wir jetzt, 28. Leonardo Brunnen beim Rathaus in Bad Driburg. Organisiert als Gegendemonstration gegen 300 Flüchtlinge sind genug. Demonstration der AfD. Der 28. wäre Sonntag. Samstag ist Samstag 27. 27. Okay. Ich habe gerade meinen Kalender nicht hier. Aber das ist wieder so, ist jetzt ein bisschen Action wieder hier. Gut, danke dir. Wenn wir sonst nichts weiter haben aus den Kommunen, ich könnte ja noch was berichten. Ich war letztes Wochenende, das war irgendwie mitten in der Woche, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war ich bei der Partei, die Partei in Meerbusch, die eigentlich in erster Linie aus Piraten besteht, die sich 2020 im Kommunalwahlkampf dafür entschieden haben, für die Partei anzutreten, weil sie der Meinung waren, die Piraten, also der Begriff, der sei, also damit könnte man keine Wahlen gewinnen. Und sie hatten eine Fraktionssitzung, also die Partei, bildet eine Fraktion in Meerbusch und eine Gruppe im Rheinkreis Neuss. Deswegen haben die auch ein bisschen Geld für so ein Fraktionsbüro in Meerbusch-Büderich und hatten nach ihrer Fraktionssitzung eingeladen zum Grillen. Das war sehr nett. Gut, dann kommen wir jetzt zu sonstigem Wichtigem. Da hatten wir noch den Umzug von Metamos zum Matrix. Elder hat da schon was gemacht. Elder, magst du berichten? Gerne, sobald ich hier fertig getippt habe. Moment. So, jetzt kann ich auch. Der Umzug von Metamos zu Matrix fängt quasi schon an, indem jetzt erstmal ein Matrix Space gegründet wurde. Da habe ich auch schon erste Räume schon eingerichtet. Ein paar wenige haben sich auch schon da drin schon mal umgeschaut und sich da schon irgendwo angemeldet. Das läuft schon mal ganz gut. Ich denke mal, das dürfte vermutlich ein bisschen mehr werden, wenn Metamos dann nicht mehr sein sollte. Meine Idee war gewesen, ich versuchte also die Metamouse-Kanäle, die wir dann schon haben, schon auf Matrix umzustellen. Dann habe ich aber auch gesehen, dass das alles nicht so zielführend ist, weil im Metamouse selbst sind noch Kanäle drin von den, zum Beispiel von den Ressorts, also den Arbeitskreis-Ressorts, die ja mal angedacht waren, die ja auch nicht so ganz funktioniert haben. Schande auf überhaupt von dem alten Polgef, der das mal eingeführt hat. Jedenfalls können wir da wieder komplett alles neu einrichten, auch uns auch so gestalten, wie wir es brauchen. Wir können das gerne auch ein bisschen neuer hinmachen. Vom Vom Handling her sehe ich wenig Unterschied zu MetaMost, nur mit dem Unterschied auch, weil ich glaube, die Nutzung auch mit anderen Programmen und auch mit anderen Möglichkeiten ist doch einiges höher gegeben. Ich würde einfach mal, meine persönliche Meinung ist, wir sollten einfach dem Tool mal eine Chance geben und hoffen darauf, dass da auch eine bessere Kommunikation auch stattfinden kann. Andersrum auch, das Tool wird definitiv auch genutzt werden. Es muss auch genutzt werden, weil wir werden es fürs BEO, was ja fertig sein soll, soll es dafür ja genutzt werden. Also es ist zumindest da zwingend notwendig, dass es dabei ist und daher versuchen wir da mal was dahin zu bekommen. Ja, danke dir. Ich habe mal ins Protokoll den Einladungslink gepastet. Ich hoffe, der funktioniert so. Bin mit Matrix noch nicht so ganz vertraut. Ja, sollte so funktionieren. Für den AGÖA-Kanal, wenn wir den dann nutzen, hätte ich auch gerne wieder die Adminrechte. Ich nehme mal an, dass man da auch dann noch Unterkanäle machen kann, so ein bisschen wie wir die hatten. Ja, da läuft das so ähnlich wie bei MetaMost auch. Da war es ja auch so, dass es im Grunde kein Unterkanal war, sondern das war ein separater Kanal, der aber dann wie ein Unterkanal aussah. Also so ähnlich läuft das bei Matrix auch. Okay, gut. Also auf jeden Fall ist NRW schon mal da. Wir haben drei Kanäle, AGÖA-Kanal, einen allgemeinen Kanal und einen Kanal, der heißt Sprechstunde Vorstand. Vom Landesvorstand sind auch schon ein paar Leute hier in diesem Matrix und auch erreichbar, obwohl wir momentan also für unsere Arbeit in NRW noch das MetaMost nutzen. Gut, wenn es dazu keine Fragen gibt, haben wir hier immer noch das Ticket 485832 Anbindung der NRW Cloud an den Piraten-Login. Das war eine Anfrage, die wir hier so beisammen sind, nicht beantworten können beziehungsweise auch nicht einrichten können. Da müssen wir warten, dass der Daniel wieder fit ist. Dann weiter unter sonstiges Wichtiges hatten wir, das ist noch aus dem letzten Protokoll zum Future Cam. Ja, vielleicht von mir nochmal der Grund, warum das noch drin ist, weil das Future, also wir hatten den Antrag ja vor dem Future Camp gehabt, wir sind jetzt nach dem Future Camp und im Grunde kann ich mir denken, dass man ja, dass da vermutlich einige wissen wollten, was daraus passiert ist oder was damit passiert ist. Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, einen Text zu formulieren nach einem Umlaufbeschluss dem Bundesvorstand ein Veto zukommen zu lassen, weil da ja auch quasi mit unseren Geldern entschieden wurde, dieses Camp zu unterstützen, wohingegen wir hier, wie alle Landesverbände den Antrag hatten und ihn abgelehnt haben. Aber ich glaube, da hat sich niemand drum gekümmert. Ist jemand hier, der uns aus dem Future Camp berichten kann? Das sieht nicht so aus. Naja, sind ja nicht so viele da. Ja, genau. Und ich glaube, das Gleiche galt auch fürs Future Camp. Echt? Ja, ich weiß es nicht. Also die Bilder, die ich gesehen habe, das sah mir jetzt nicht so aus, dass das so viele Menschen waren. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch ja, dass als wir den Antrag bekamen, im Grunde das Future Camp ausgebucht war, was nach meiner Logik bedeutet hätte, dass sich bereits 42 Menschen angemeldet haben und man jetzt weiter Geld einsammeln wollte, damit sich weitere anmelden können. Aber ich glaube, so viele waren nicht da. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nur anhand der Bilder rekonstruieren. Ich habe 8 rekonstruiert. Das deckt sich in etwa mit dem, was ich auch gesehen habe. Aber es will ja vielleicht auch nicht jeder aufs Bild. Okay, dann haben wir noch, wichtig, Marina NRW, 17. September. Wir haben den Raum, wir haben eine Wiki-Seite, es gibt auch ein paar Programmvorschläge. Wir haben das dazu ja auch einen Blogbeitrag gemacht, wir haben das über Social Media auch verbreitet. Das können wir auch gerne nochmal machen, aber ich glaube, da das so ewig her ist, dass solche Sachen im Landesverband organisiert worden sind, sollten wir konkret Menschen ansprechen. Also ich habe zum Beispiel schon mal in Richtung Witten gesagt, es wäre schon sehr wichtig, dass wir aus jedem Kreis jemanden da haben. Ich würde euch bitten, da irgendwie zu versuchen, noch Menschen zu motivieren, weil zurzeit sieht die Wiki-Seite bei den Teilnehmern noch sehr traurig aus. Klar, es trägt sich auch nicht jeder ins Wiki ein, aber wir müssen da irgendwie noch mal ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda dafür machen und wir müssten uns dann auch mal langsam überlegen, wie wir diesen Tag einteilen, über was wir reden möchten, wer da moderieren kann oder ob wir uns noch Leute einladen, die vielleicht noch irgendwie einen Vortrag halten. Ich hatte ja die Anne gefragt, unsere 1V, die ist aber leider an dem Wochenende in Brüssel, die kann nicht teilnehmen. Was sie auch selbst jetzt sehr bedauert hat. Ich hatte die Alessa gefragt, weil das ja auch bei uns ein schwieriges Thema ist, ob sie eine Datenschutzschulung machen könnte. Ich habe da jetzt auf allen Kanälen, die laufen, noch keine Rückmeldung. Wenn es eine Rückmeldung an den Vorstand gibt, dann haben wir sie bisher noch nicht gesehen. Wilk, Obereichwald und du, ihr wärt da eigentlich so diejenigen, die sich da ein bisschen drum kümmern müssten. Fällt so in euren Aufgabenbereich. Ich habe mich jetzt eher so auf die Kreisparteitage konzentriert. Ja gut, aber wir haben als Landesvorstand gesagt, wir wollen versuchen, hier unsere Menschen in NRW, die noch aktiv sind, ob als MandatsträgerInnen oder im Vorstand oder sonstige Menschen mit Hut, zu vernetzen und vielleicht auch zu überlegen, wie man sich noch besser vernetzen kann und wie wir denn an Informationen kommen, was die Leute vor Ort brauchen. Und wir müssen uns auch überlegen, was wir von den Leuten vor Ort vielleicht gerne hätten. Ich glaube, so diese ganze KV-Geschichte fällt in deinen Bereich oder die Mandatsträgerin. Ich verwechsel das immer, aber das eine ist 1V und das andere ist politischer Geschäftsführer und eingeladen haben wir ja alle. Ja, ich muss mich mit Obereichwald nochmal zusammensetzen, weil wie schon gesagt hat jetzt die nächste Kreismitgliederversammlung steht an und ja, dann der September ist halt echt, echt blöd, ne? Aber vielleicht kann man ein bisschen mal noch rumtelefonieren. Lass mich mal am Wochenende etwas Ruhe und Zeit und Muße finden. Okay. Also wenn ich mit Menschen spreche, sowieso, dann weise ich auch immer darauf hin, die Piraten nervös, die Piraten bitten. Also wenn irgendwo Kontakt ist, wegen einer anderen Geschichte, bitte darauf hinweisen. Das wäre wirklich super wichtig, wenn aus allen aktiven Kreisen jemand anwesend wäre. Yep, das stimmt schon. Tatsächlich immer wieder verwunderlich, wie viele aktive Kreise es gibt, von denen wir nichts wissen. Okay, Pat habe ich jetzt nichts mehr. Habt ihr noch was? Sonstiges? Oder aus dem Zuhörerraum? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir im Protokoll noch unsere Links und Hinweise zu diversen Wiki-Seiten, wo man seine Infostände oder Veranstaltungen bitte einträgt. Haben wir heute einen NÖ-Teil? Nicht unbedingt. Gut. Also, wir könnten noch mal über den Job springen. Das könnten wir auch offiziell machen. Das wollte ich gerade sagen. Das wäre jetzt nichts für ein NÖ-Teil. Das wäre für Sonstiges super gewesen. Okay, dann öffne Sonstiges noch mal. Ja, wir sind alle ganz ohrwild. Naja, also ich habe jetzt beim Job war ich. Das war beim Basti, also der jetzt hier auch in der Flüchtlingshilfe hier mit unterwegs ist vor Ort und auch irgendwie Pirat ist, obwohl er noch nicht Mitglied ist. Und ja, wir haben, das Lager ist ja recht groß gewesen. Also wir haben tatsächlich wirklich eine ganze, ganze Menge Kartons gebucht gehabt im Regal. Da waren halt eben unsere Flyer, Kugelschreiber, Feuerzeuge, Kondome und so. Und da waren natürlich die Ursprungskartons drin, die halt deutlich größer sind, aber natürlich jetzt vom Inhalt her geschrumpft sind, aber natürlich vom optisch großen Äußeren her gleich geblieben sind. Und da wurde gesagt, halt, wir müssen da jetzt Platz schaffen, weil aber relativ viel dort steht. Ja, ich habe mich mit ihm getroffen, haben wir mal geguckt, was wir alles so Schönes da haben, war ganz entzückt noch über die Materialien, die wirklich gut ausgesucht waren. Hat mich allerdings auch gewundert, dass halt manche Sachen gar nicht so abgefragt wurden, obwohl sie tatsächlich wirklich auch immer wieder geordert werden. Also wenn ich in die Stadt gehe, dann fragen die Leute mich immer nach diesem Einkaufs-Shipping-Schlüsselanhänger. Das war jetzt von den Kreisverbänden nicht gefragt, aber wenn ich hier rumlaufe, dann wird da immer nachgefragt, hast du noch so einen? Gut. Also jedenfalls, wir haben noch genug Material. Das Schöne ist, jetzt für Niedersachsen, was ich total interessant fand, aufgrund der Pandemie, des Kreislauf, Wirtschaftskreislauf, beziehungsweise des Stockens von Lieferungen und dann hatten wir noch den Krieg, genau, der auch die Herstellungsmaterialien, also Öl, deutlich verteuert haben. Ist es so, dass wir aktuell, und das fand ich total interessant, in dem, was wir an Waren haben, deutlich billiger sind als aktuell. Wir machen Druck- oder Flyer-Alarm. Das heißt also, wer bei uns jetzt halt ein Feuerzeug oder einen Kugelschreiber kauft, bekommt die, also jetzt direkt, wenn wir von uns kaufen würde, wir würden sie ja eher verschenken und vergeben, wenn es auf dem Stand ist oder so. Aber wenn man tatsächlich einer sagt, ich möchte da 100 Stück haben als KV und möchte dafür bezahlen, zahlt er im Moment für 100 Stück 39 Euro für Kugelschreiber und 69 Euro für 100 Feuerzeuge. Und die bekommt man aktuell zu dem Preis nicht bei Wir machen Druck oder anderen. So, das heißt, wir haben halt dieses Lager, das lösen wir jetzt auf. Und ja, ich wollte darum bitten, jetzt im Vorstand auch, dass wir aktiv mit Niedersachsen Kontakt aufnehmen, denn die meisten Sachen sind glücklicherweise, wie wir es besprochen haben, eigentlich nur mit Piraten, noch nicht mal mit Piraten NRW gebrandet, sondern tatsächlich nur Piraten. Ich habe mich gewundert, haben wir eigentlich nicht NRW überall drauf geknallt? Nein, haben wir nicht. Wir haben tatsächlich Sachen verwendet, die halt überall nutzbar sind. Das heißt, wäre jetzt sinnvoll, vielleicht die Sachen, wenn sie jetzt gerade hier sind und ich sie verschicken kann, also nicht der Shop, weil das ist dann zu teuer, aber wenn ich sie verschicken kann, das möglichst in den nächsten, ich sag mal, ja, so 10 Tagen zu klären, damit wir das Lager da leer bekommen. Und ja, und den Rest würden wir dann wieder rüber nach Essen bringen. Das ist so Stand des Lagers. Und wie gesagt, für Kondome haben wir halt noch so 1500 Kondome. Und die sind wirklich gut. Und die Kondome kosten unter 1 Euro, also 89 Cent aktuell Bruttopreis. Was ich total gut finde mit unserem Queer-Logo. Da mache ich mal ein bisschen Werbung. Kugelschreiber Recycling 56 Cent und Kugelschreiber normal, unser Oranger 39 Cent. Und was haben wir noch? Dann haben wir Flyer, aber Flyer sind ja eher uninteressant, die jetzt zu kaufen. Die bestellt man oder ordert man. Aber wer jetzt halt eben für sich sagt, ich möchte 100 Piratenkugelschreiber haben, weil jeden Tag verschwinden 3, kann man die kaufen. Ja, das würde ich jetzt ganz gerne halt auflösen und da brauche ich eure Unterstützung. Gibt es denn eine Liste, wie viel von was da in diesem Lager ist? Ja, genau. Also ich habe es, glaube ich, sogar im Kopf. Also wir haben 1500 Kondome, 840 Feuerzeuge sind, glaube ich, noch da. Das hört sich viel an, sind aber nur so 8 kleine Packets. Bei den Kugelschreibern haben wir noch 900. Das hört sich auch viel an, ist aber auch nur ein kleines Täschchen voll. 900 ist nicht so viel. Weil ich jetzt die Liste nicht hier habe. Bei den Schlüsselanhängern weiß ich nicht, aber da ist noch reichlich da. Da müssten auch um die 200 da sein. Und dann hatten wir die Recycling-Kugelschreiber. Da müssten noch 500 da sein. Das ist so ungefähr der Wert. Ich habe sie aber als Liste auch bekommen. Kann sie auch ins Portal beziehungsweise bei uns irgendwie eintragen in den Protokollen. Aber nur, damit man ungefähr eine Größe hat. Bei den Kondomen habe ich mir gedacht, 1500 hört sich viel an. Aber okay, dort mal CSD und dort mal die AfD beglücken, da sind die schon weg. Okay, und der Plan ist jetzt, in Niedersachsen zu fragen, ob die noch Material brauchen. Gefragt ist schon, also gerade zum Beispiel die Kondome sind ja überhaupt nicht gebrandet. Also wir haben die halt nur Queer und das passt natürlich halt echt gut drauf. Und auf der Rückseite unser netter Spruch. Das ist ganz gut. Also wie schon nach 89 Cent finde ich da auch nicht viel. Und wir würden sie ja nach Niedersachsen verkaufen, 1:1. Also wir sagen, ja komm, ihr zahlt uns 89 Cent. Wir können das ausgleichen mit unserer Druckerei und fertig. Ja, 1500 haben wir da. Ich weiß nicht, wer, wo wir die noch gebrauchen können. Also vielleicht sagst du, wir haben noch so ein paar CSD in der Pipeline und 1500 Stück sind schnell weg. Zu den Kondomen hätte ich da eine Frage. Diese Sprüche hinten drauf, da ist aber hoffentlich nicht der Spruch, ein guter Pirat sticht auch ins Rote Meer hinten drauf. Weil ich würde empfehlen, die auszusortieren. Die sind echt daneben. Ja, genau. Nein, wie war der? Wir haben nur einen Spruch, wir haben auch nur die Queer. Und der ist mir tatsächlich irgendwann eingefallen. Lieber ein Kondom mit Kaugummi-Geschmack als irgendwie Kaugummi als Kondom oder sowas. Also irgendwie sowas war das. War ein lustiger Spruch. Hab's jetzt aber nicht mehr ganz parat. Oder warte mal, ich schau mal gerade, wenn ich wieder mal so in den Wahlkampfmodus komme. Moment. Also ich trage mal vor. Kann ich gar nicht. Ich kann mir den Spruch tatsächlich einem Einzeiler nicht merken. Der ist so kompliziert. Da muss ich mal mit dem Rechner hochfahren. Das ist echt der Hammer. So. Ein Blick. So, das ist so. Lieber ein Kondom mit Kaugummi-Geschmack als ein Kaugummi mit Kondomgeschmack. Okay, du sagtest, den Kontakt zu Niedersachsen hast du schon. Wo brauchst du jetzt noch Hilfe? Ja, vielleicht halt gerade mal für diese Materialien. Niedersachsen habe ich angesprochen. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein bisschen anfragen, weil das wäre halt blöd, wenn diese Giffys halt rumliegen, die dann halt nicht gebrandet sind, wo kein Piraten NRW draufsteht, sondern nur Piraten. Und ich habe schon angeschrieben, aber ich habe halt nicht alle Kanäle. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein paar Kanäle bespielen, weil ich habe jetzt hier die Sachen und wenn sie von hier aus nicht weggehen, dann gehen sie halt Ende nächster Woche nach Essen. Also prädestiniert für solche Sachen wäre eigentlich die Polge-Erstsetzung nächsten Dienstag. Ich weiß nicht, Isan, vertrittst du den Ober-Eichwald oder ist der dann wieder da? Leider nicht sagen, aber ich werde auf jeden Fall da sein. Okay, der Elder ist jetzt mit der Liste nicht ganz hinterhergekommen im Protokoll. Kannst du das irgendwie nochmal ergänzen oder die Liste uns noch irgendwie anders zukommen lassen, dass Isan oder Ober-Eichwald dann auch wissen, was wir da anzubieten haben. Die Flyer bleiben ja alle bei uns, das ist ja NRW-Programm, ne? Ja, also das ist nicht NRW-Programm, da sind natürlich auch... Ich habe es ja geschrieben. Also, sagst den einen. Ich sag mal so, das ändert sich ja nicht großartig. Also gerade im Bildungsbereich oder im Pflegebereich, wo wir sozusagen alle immer uns auch einzelne Länder angucken, aber auch in den AGs halt intensiv zusammenarbeiten. Da wird jetzt Hessen oder Niedersachsen kein anderes Programm haben als NRW. Ich habe jetzt nicht ganz genau geguckt. Ich müsste halt wirklich mal reingucken, welches Programm wir haben, aber das ist kompatibel. Das einzige Problem ist, dass bei den Themenflyern wir natürlich NRW draufgeschrieben haben, was natürlich im Wahlkampf in Niedersachsen nicht so gut kommt. Da könnte man eventuell halt eben, die wollen es halt selber nochmal drucken. Theoretisch könnte man auch für billig Geld nur einfach einen Aufkleber drauf machen, auch für Niedersachsen oder sowas. Ne? Ja, aber die Themenflyer wären ja auch nicht schlecht. Also, du hast ja diesen Bildungsflyer gemacht, die anderen habe ich gemacht und das ist 1:1 unser NRW-Programm. Das heißt, das haben wir jetzt ja noch ein paar Jahre. Nochmal, ich denke, dass die Themenflyer, die sind gut, die sind wirklich auch zeitlos, jedenfalls für NRW, weil da halt NRW-Landesforschung draufsteht. Was ich jetzt entsorgen möchte, da möchte ich ganz gerne, bis auf vielleicht ein paar Archivsachen, grünes Licht von euch haben, sind die Kandidatinnenflyer, ne? Die wir haben. Ja, die können weg. Genau, die würde ich. Da würde ich gar nicht erst groß anfangen, die zu verpacken. Dann nehmen wir, 200-300 Stück noch. Bezahlt haben wir sie zwar alle, aber die können dann, ist nicht so viele. Das sind eher die Themenflyer, die nicht gefragt waren, die wir für die Zukunft haben. Gefragt waren halt eher eigentlich die Kandidatinnenflyer. Das bedeutet halt, da haben wir noch weniger von und die entsorge ich dann einfach auch. Da habe ich eine genaue Auflistung dabei gehabt, aber ich konnte mich jetzt halt eben jetzt gerade hier, ich habe die Liste da, die kann ich Helder zur Verfügung stellen. Idealerweise in Zeile 267 vielleicht sogar schon einfach ergänzen. Ja, ich mache da Copy-Paste. Ne? Ich hole das aus der Mail raus und kopiere das dann rein und dann haben wir die genauen Werte. Und und dann hoffe ich, dass wir das Material, ich glaube halt, wie schon nach Kugelschreiber und das alles noch loswerden vorher. Aber Helder wollte ja auch nochmal hier vorbeikommen. Ich komme jetzt nicht rum, um das zu entsorgen. Ich glaube, das könnt ihr dann besser vor Ort, weil das Gleiche habe ich schon mit Klebemit gerade derzeit. Da muss ich mich auch noch mal hinfahren zum Entsorgen dann auch. Aber klar, wenn ein paar Dinge gesammelt werden können und zur Not, ich kann das ja dann auch nach Essen ins Lager transportieren, dann wenn es dahin besser geht, wenn es da ja. Nützt. Aber ich denke mal, Niedersachsen hat, glaube ich, besseren Kontakt eher nach Bad Driburg als nach Essen. Nein, also es geht jetzt darum, wir haben hier zwei Lager bei Arndt-Heuvel und bei mir. Wir haben hier, ich habe es jetzt noch nicht gezählt, aber ich habe auch irgendwo auch da eine Liste gemacht, aber ich glaube, die müsste ich nochmal erneuern, weil ich dann doch mal irgendwie einige Plakate entsorgt habe, wo ich gesagt habe, nee, die kannst du nicht nochmal aufhängen. Alles schön geputzt und sauber gemacht, aber gut, da kannst du tatsächlich nicht alle weiter benutzen. Da habe ich also eine Aktion der Entsorgung gemacht. Aber trotzdem sind das, denke ich, waren die 600 Stück, die wir noch haben hier. Dann haben wir das Archiv Archiv ist gut. Wir haben aktuelle Wahlplakate, unser Archiv. In Paderborn bei Arndt-Heuvel, da müssen wir nochmal vorbei. Bei Sabine müssen wir nochmal vorbei. Und in Dortmund. Und da wäre halt wirklich mal so, ich glaube, ein Tag nicht schlecht. Ne? Dortmund ist Marsching, dann Delbrück, Sabine, Paderborn, Arndt und Bad Driburg, meine Wenigkeit. Und wenn du dann einen großen Hänger hast, hast du das Lager voll. Also in Dortmund, das soll ja alles entsorgt werden, wenn ich Elder richtig verstanden habe. Ja, genau. Dortmund wird alles entsorgt, was da ist. Das Einzige, was ich noch mitgenommen habe, war ein Ständer, der wohl von einem Glücksrad sein soll, der wohl aber auch schon in Dortmund, also beim KV Dortmund, aber auch schon gelagert ist. Zumindest war mir schon ein. Aber die Sachen, die halt dort im Lager waren, die werden restlos entsorgt. Da werden wir wohl noch in naher Zukunft irgendwie ein Angebot noch bekommen. Okay. Ja gut, also wie schon in Bad Driburg bist du herzlich willkommen. Es wäre, wenn Anhängerkupplung wäre es gar nicht so uninteressant, aber beim nächsten KV, ich muss mal gucken, ob ich dir die Sachen mit nach Bielefeld bringen kann, dann hast du gar keinen Umweg. Wie wir es in Bielefeld schon gesagt haben, wir sind nicht da. Ich habe zu viel im Kopf. Das ist nicht richtig abgelegt worden. Oh, was mache ich denn ohne dich? Gott! Okay, also Bielefeld müssen wir noch klären. Das können wir aber auch außerhalb der Sitzung machen. Bisher ist also nur Wilk vor Ort. Wobei Bali ist, glaube ich, auch vor Ort, ne? Ja, Bali ist da. Und da wir eine Sitzung haben, die vom Personen her nicht mehr an Satzung gebunden ist, also ne, das ist ja die zweite Sitzung, nach Einladung fällt also dieses 7-Personen-Regel fällt da weg, würde es bedeuten, dass die wollen sich zur Wahl stellen, die wollen Vorstand wählen, aber da bleibt bestimmt ein oder zwei Personen übrig, die kein Amt haben, die dann in diesem Moment halt Wahlleitung machen können. So hoffe ich es. Ja, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Ist ja noch ein bisschen. Yep, genau. Okay, zum Shop haben wir jetzt nichts mehr. Sonstiges Wichtiges hatten wir eh nicht mehr. NÖ haben wir dann auch nicht. Dann kündige ich an den nächsten Termin in 14 Tagen. Das ist der 5. September. Das ist wieder ein Donnerstag und wir treffen uns wieder um 20.30 Uhr zur Vorstandssitzung. Und hiermit beende ich die Sitzung um 21.30 Uhr. Vielen Dank. Danke für die Sitzung.